Wenn ich, gerade noch ich, genug bin, um zu spüren, dass ich gar nicht mehr ich bin. Das ist ein Gefühl, kann ich dir sagen. Wie damals mein Kater am Straßenrand, voll überrollt vom LKW. Das rosige Innere blüht außen auf dem Asphalt, der noch bebt. So ist das. Nur reversibel. Wenn ich dann wieder ich bin, mit Knochen unter der Haut und einem Spiegelbild, das sagt, komm, nicht unter die Räder. Und putz mal das Bad. Das ist ein Gefühl, sag ich dir.